lese aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth! Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und versteht's nicht. Sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volks und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Mein Name ist Stefan Puß, ich bin einer der Leiter von Nordstern und mir hat es richtig viel Spaß gemacht, diese Reihe, die wir heute starten, zu konzipieren. Und in der Vorbereitung auf die Predigt heute habe ich mich so überlegt, gäbe es irgendwelche Menschen, Personen, die ich gerne mal kennenlernen würde? Ich weiß nicht, ob du so jemanden hast, so eine kleine Liste von Namen, wo du sagen würdest, wenn ich so meine Audienz bei dieser einen Person haben könnte, das würde ich gerne mal in meinem Leben erleben. Vielleicht irgendjemand aus dem Bereich Sport oder Politik oder irgendeine Berühmtheit, irgendjemanden, den du als eine sehr beeindruckende Person vielleicht irgendwo mal wahrgenommen hast und so, wo du sagen würdest, mal eine Stunde mit so jemanden verbringen und ein paar Fragen stellen, kennenlernen, ein bisschen erleben, wie der so ist und dann, ja, ich weiß nicht, ob du so jemanden hast. Also ich habe überlegt, eine Person, die ich gerne kennengelernt hätte, die nur leider letztes Jahr gestorben ist, ich hätte gerne eine Audienz mit Nelson Mandela gehabt. Das fand ich so eine Person, wo ich sagen würde, das wäre wahrscheinlich sehr beeindruckend gewesen, mal so eine Stunde mit so jemandem zu verbringen. Und ich habe Berichte darüber gelesen von Menschen, die ihm begegnet sind und die die Chance hatten, so ein persönliches Gespräch mit ihm zu haben. Das muss ziemlich beeindruckend gewesen sein. Eine andere Person, wo ich persönlich sagen würde, würde ich gerne mal kennenlernen und einfach mal Fragen stellen und mit ihm mal persönlich reden, ist Bono, der Sänger von U2, der nicht nur tolle Musik macht, wie ich finde, sondern der auch interessante Gedanken also immer wieder äußert in irgendwelchen Interviews, die ich dann mal gucke. Und genau, ich weiß nicht, wer das bei dir so wäre. Leute, die du, wo du sagen würdest, die würde ich gerne mal kennenlernen. Es wäre bestimmt spannend, dass da, wie das dann passieren würde. Also wenn man so jemanden treffen würde, wenn man dann ihm wirklich gegenüberstehen würde, so die ersten Worte wechseln würde, der erste Eindruck, wie würde derjenige reagieren, was würde er sagen, was würde er erzählen, würde er wirklich persönlich auf mich eingehen und so weiter. Und ich glaube, dass das etwas ziemlich Beeindruckendes wahrscheinlich wäre. Vielleicht auch genau im Gegenteil. Vielleicht wäre es auch gar nicht so spannend, wie man sich das vielleicht vorher vorstellt. Vielleicht wäre es auch enttäuschend oder so. Spannend wäre die Frage, und das ist die Frage so ein bisschen hinter unserer Reihe hier, wie wäre es denn, wenn wir Gott begegnen würden? Also wie wäre es, wenn wir eine wirkliche, direkte Begegnung mit dem haben würden, der die Welt gemacht hat? Ein ganz anderen Wesen, also nicht nur ein besonderer Mensch, sondern sogar eine ganz andere Art von Person, von Wesen. Wenn wir ihm begegnen würden, wenn wir mit ihm mal so ein ganz direktes, individuelles Moment und Begegnung hätten. Ich glaube, das wäre ziemlich beeindruckend. Und ich glaube, es wäre ziemlich anders, als es in dem Film Exodus, ich weiß nicht, wer von euch den schon gesehen hat, es ist ja gerade ein neuer Film draußen, der über die Geschichte von Mose, wie er dann das Volk aus Ägypten rausführt. Und dann wird Gott, also der Moment, wo er Gott begegnet, dargestellt in so einem fiesen, kleinen, glatzköpfigen Jungen, der eigentlich gar nicht so nett ist. Und der ist, soll dann irgendwie, das ist dann so die Darstellung Gottes in diesem Film. Ich glaube, so wäre das nicht. Ich glaube, es wäre anders. Aber wie wäre es denn? Hast du eine Vorstellung? Hast du eine Idee, wie man das machen könnte? Die Bibel ist ja voll von Geschichten davon, dass Menschen Gott irgendwie begegnet sind und irgendwie ihn erfahren haben und erlebt haben und oft auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ich glaube, dass wir, die wir hier sitzen, so unterschiedlich wie wir sind, auch das unterschiedlich erleben würden und irgendwie auch unterschiedlich brauchen würden, dass Gott zu uns spricht, dass Gott uns begegnet. Und genau das ist so die Idee hinter dieser Reihe. Wie würdest du das vorstellen? Oder wie würdest du denken, wie das gehen könnte? Also ich habe mir überlegt, es wäre doch eigentlich am allereinfachsten, wenn das, was vorhin hier in diesem Text vorgelesen würde, einfach gleich passieren würde. Also wenn wir so in 3 Minuten so diesen Moment hätten, wo sich die Decke hebt und der Himmel aufgeht und wir, so wie Jesaja damals Gott im Tempel gesehen hat, das einfach erleben würden. Dann müsste ich nicht mehr predigen, wir müssten nicht mehr weiter singen, es wäre eigentlich alles dann klar. Also das wäre mein Plan jetzt. Falls es jetzt nicht gleich funktioniert, mache ich einfach weiter. Das wäre dann Plan B. Das wäre schon irgendwie cool. Aber wenn es wirklich passieren würde, angenommen, das würde passieren, das würde uns ziemlich beeindrucken. Und es ist tatsächlich einem Mal passiert, nämlich diesem Jesaja, und er hat das dann aufgeschrieben. Und ich möchte gerne mit euch heute reingucken in das, was ihr aufgeschrieben habt. Ihr habt ja den Text auch in den Programmblättern abgedruckt. Und ich möchte so ein paar Gedanken von dem, was er da erlebt hat, rausholen. Wie können wir Gott erleben? Und der Zugang, um den es heute geht, ist der übernatürlich spirituelle Zugang. Also wir haben 6 verschiedene Themen, die wir in den nächsten Wochen machen. Es gibt Menschen, die erleben Gott ganz stark in Gemeinschaft, also in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Es gibt Menschen, die erleben Gott ganz stark in der Natur, draußen. Es gibt Menschen, die erleben Gott ganz stark, wenn sie meditieren, wenn sie in Spiritualität, in so Zeiten nehmen. Es gibt Leute, die erleben Gott ganz stark intellektuell. Bei denen hat das ganz viel mit Bücherlesen zu tun und mit Theologie und mit schlauen Fragen. Und das sind alles so Themen, die kommen in den nächsten Wochen. Und heute möchte ich gerne diesen Zugang so ein bisschen beleuchten. Es gibt Menschen, die haben einen Zugang zu Gott, der ist sehr direkt. Der geht sehr über direkte spirituelle Erlebnisse. Das können so Erlebnisse sein wie hier bei Jesaja, das können auch Visionen oder Träume oder Wunder oder Heilungen oder so etwas sein. Das sind so Momente, wo man wirklich den Eindruck hat, hier greift Gott irgendwie so aus seiner Welt direkt in unsere Welt hinein. Und ich glaube, dass dieses Beispiel von Jesaja, der das hier erlebt hat, ein ziemlich gutes Beispiel ist. Ein grundsätzlicher Gedanke zu diesem Zugang, dem spirituell übernatürlichen Zugang, ist, dass wir so ein kleines Problem haben. Vorhin, als wir hier hingekommen sind, da kam auf einmal die Abby von oben runtergerannt und sagte, ich habe ein Problem, die Toilettentüren sind abgeschlossen, die kommen nicht da rein. Und dann haben wir schon Angst gehabt, wir müssten heute die Toiletten nicht benutzen können. Das wäre ein bisschen schlecht hier im Gottesdienst. Wir haben dann hinterher herausgefunden, dass der eine Schlüssel, den wir haben, der da vorne auf das Tor passt, auch da vorne oben auf die Toiletten passt. Also das heißt, wir haben den richtigen Schlüssel gefunden und konnten von unserer Seite die Tür irgendwie öffnen. Bei diesem Zugang zu Gott, über den es heute geht, ist es so, dass es sich ein bisschen so anfühlt, als könnten wir von unserer Seite gar nicht dorthin. Da fehlt uns irgendwie der Schlüssel. Wir haben keinen Knopf, den wir drücken können und dann geht der Himmel auf, so wie ich das eben angesagt habe. Wir können das nicht einfach machen. Wir können nicht einfach so in die Gegenwart Gottes kommen, so wie es Jesaja passiert ist. Wir können zu Gott kommen und auch Gott seine Gegenwart erleben, aber so dieses spirituell Übernatürliche kann nicht jeder Mensch einfach so per Knopfdruck an einem Sonntagnachmittag um 16.37 Uhr mal so eben machen. Das haben wir nicht. Aber er kann das von seiner Seite. Gott kann von seiner Seite in unsere Welt hineingreifen oder er kann die Tür öffnen. Und das hat er hier in diesem Moment gemacht. Und ich möchte mit euch da reingucken und so ein paar Gedanken von dem, was Jesaja hier erlebt hat, mit euch teilen. Und ich glaube, das ist ziemlich spannend. Jesaja war ein junger Kerl. Ich stelle mir vor, so in den Ende 20er, Anfang 30, wo alt war er ungefähr. Und er hat ungefähr 850 vor Christus gelebt. Und in dem Land, in dem er lebte, Israel, war Religiosität, war der Glaube an Gott so eher so ein Auslaufmodell. Was die alten Leute noch machten, wo sie dran glaubten, was sie cool fanden. Aber die jüngeren Leute waren da eher skeptisch, die waren da moderner, die haben da nicht mehr so viel mit zu tun gehabt. Er selber war schon ein bisschen ein frommer Kerl. Also er war ein Priester, das heißt, er hat auch immer wieder im Tempel zu tun gehabt. Aber wahrscheinlich war das auch mehr so eine traditionelle Sache, das war vielleicht auch so sein Job. Aber wahrscheinlich war er, bevor das hier dann passiert ist, eher so einer, der sich vielleicht auch so ein paar Fragen gestellt hat, ob das alles stimmt oder so. Und vielleicht gar nicht so ein intensives Leben im Glauben gehabt hat. Und dann ging er eines Tages in einen Gottesdienst. So wie hier. Also er ging, damals war das an einem bestimmten Ort, in den Tempel. Es war ein riesengroßes Gebäude, wo diese Gottesdienste stattfanden. Und auf einmal ist dann das passiert, was hier passiert ist. Und das hat sein ganzes Leben verändert. Er hat einen ganz direkten Begegnung mit Gott gehabt. Und ich glaube, dass man aus dieser Begegnung, aus diesen 10 Versen, wo das hier beschrieben wird, 4 Sachen rausnehmen kann, wie eben Begegnungen mit Gott sind. Also wenn man diese Begegnung, diese besonders übernatürlichen Begegnungen mit Gott hat, dann passieren da, glaube ich, können da 4 Dinge bei passieren. Erstens ist es faszinierend, zweitens ist es erschreckend, drittens ist es vergebend und viertens ist es beauftragend. Faszinierend, erschreckend, vergebend und beauftragend. Also als erstes faszinierend. Es ist ziemlich cool, wenn man sich so die ersten 4 Verse anguckt, wie Jesaja beschreibt, was da passiert. Da steht, im Jahr, als König Josia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum erfüllte den Tempel. Und dann beschreibt er die Engel, die um Gott herumfliegen und wie die zu Gott rufen. Er ist heilig, heilig, heilig. Und das war so laut, dass sogar der ganze Tempel gebebt hat. Also das Erste, was er hier beschreibt, und das beschreibt er ziemlich faszinierend, wenn man sich die Worte genau anguckt, also das muss ein ziemlich faszinierender, großartiger Anblick gewesen sein. Also der Moment, wo er Gott dann gesehen hat, das war nicht so, ach ja, Gott, bist ja auch hier, also so klein irgendwo in der Ecke, sondern das muss ziemlich bombastisch gewesen sein und das muss ziemlich schön gewesen sein. Das muss unglaublich herrlich gewesen sein. Also das sieht man an so ein paar Dingen. Das erste ist zum Beispiel, hier steht, der Saum Gottes füllte den ganzen Tempel. Der Saum, das ist so die unterste Kante von einem Königsgewand. Also wenn man so alte Bilder von Königen sieht, die hatten dann so an ihren super teuren Umhängen, hatten die unten so eine Quaste dran, so mit so, ne? Und dieser Saum von dem Gewand, das Gott wohl angehabt hat, als Gott Jesaja ihn gesehen hat, füllte so den ganzen Tempel aus. 1953 hat die Königin von England, die Elisabeth, die heute noch auf dem Thron sitzt in England, geheiratet. Das war das erste weltweit übertragene Medienereignis, so wo die Leute weltweit vorm Fernseher gesessen haben. Und es muss damals ziemlich beeindruckend gewesen sein, als sie quasi dann dort in England quasi vor den Thron gegangen ist und das sich die Krone bekommen hat, weil sie hat eine riesige Schleppe angehabt. So ein unendlich langes Teil, wo was hinten so an der, und das zeigte, es repräsentierte früher die Herrlichkeit der Könige. Oft waren diese Gewänder, die Könige früher anhatten, fast halb so viel wert wie ihr ganzes Königreich, so in antiken Zeiten, weil die so wertvoll gearbeitet waren. Und das zeigt quasi etwas von der Schönheit Gottes. Und wenn so der Saum, so die untere Kante schon den ganzen Tempel füllt, also der Tempel war so ein Riesengebäude, wie viel mehr, also das ist nur so das unterste kleine bisschen, wie viel mehr muss dann da oben drüber noch an Schönheit gewesen sein? Das zweite ist, oder eine zweite Sache, die so ein bisschen darauf hinweist, sind dann diese Engel. Also es scheint tatsächlich Engel zu geben, die werden hier mit den Namen Seraphim beschrieben, die in der Nähe Gottes sind. die quasi um Gott herum, Engel sind Wesen, die Gott geschaffen hat, sie sind nicht Götter, sondern es ist Gott, hat sie gemacht. Und diese Wesen, die hier beschrieben werden, die haben 6 Flügel. Ziemlich interessant, wenn man sich das anguckt. Mit 2 fliegen sie, mit 4 bedecken sie ihren ganzen Körper und schützen sich irgendwie. Es scheint so, als müssten sie sich vor irgendetwas schützen. Also zwei Flügel machen so und 2 Flügel machen so. Wie so ein Schutzanzug fast. Vor was denn? Es scheint so eine Art eingebauter Schutzanzug vor Gottes Schönheit zu sein. Das heißt, sie sind so nah an Gott dran, die ganze Zeit, dass es fast zu schön wäre, wenn sie dieser Schönheit Gottes die ganze Zeit ungeschützt ausgeliefert wären. Und deshalb haben sie das so von Gott bekommen und sie rufen die ganze Zeit, heilig, heilig, heilig. Also eigentlich, wunderschön bist du Gott. Das sind so ein paar Versuche von Jesaja hier, glaube ich, zu erklären, was Menschen sehen, wenn sie Gott so sehen. Also wenn man einen Moment hat, wo man Gott so erlebt. Und das ist Faszination. Weil Gott ist so unendlich schön. Gott ist so wunderbar. Und das erleben Menschen, wenn sie ihm so begegnen. Das sind ganz oft Momente, die auch tief emotional sind, wo Menschen auf einmal merken, wow, Gott ist ja nicht nur eine philosophische Weltanschauung, sondern Gott ist tatsächlich unglaublich schön und unglaublich wunderbar. Ich habe mir oft gewünscht, das mal zu erleben, oft gewünscht, diesen Gott mal zu sehen. Weil ich meine, wie ist er? Er ist heilig, er ist gerecht, er ist unendlich, er ist ewig, gnädig, treu, er hat so viele gute Eigenschaften. Und es muss auch unendlich schön aussehen und sich unendlich toll anfühlen, ihm gegenüberzustehen. Natürlich kann man sich fragen, ob es diesen Gott überhaupt tatsächlich gibt. Das ist eine berechtigte Frage, die spannend zu überlegen ist. Aber wir Christen glauben daran, dass es diesen Gott gibt. Und wenn es ihn gibt, dann muss er irgendwie so sein. Und dann muss es faszinierend sein, viel faszinierender als ein Interview mit Bono und mit allen möglichen tollen Menschen dieser Welt auf einmal. Und wenn man die 100 beeindruckendsten Persönlichkeiten in einen Raum versammeln würde und mit dabei sein dürfte, das wäre nicht bruchhaft so beeindruckend, wie wenn man nur eine Minute mit Gott verbringen würde. Es ist wunderschön, muss es sein, und unendlich beeindruckend. Es gibt eine Szene in dem Film Herr der Ringe, wo dieser Zwerg Gimli, dieser kleine, etwas mürrige Kerl, in das Land Lothlorien kommt, wo die Herrin des Lichts, Galadriel, wohnt. Und er sie zum ersten Mal sieht. Und er ist ja ein Zwerg und sie ist eine Elbenkönigin. Und die haben normalerweise, mögen die sich nicht so, diese Wesen. Und am Ende fahren sie wieder weg und dieser Zwerg Gimli ist ganz schweigsam. Und irgendwann spricht ihn einer an, sagt, was ist denn mit dir los? Und er sagt, also er ist so beeindruckt vor Staunen vor der Schönheit dieser Elbenkönigin. Und er sagt dann, von nun an werde ich nichts mehr schön nennen, es sei denn ihr Geschenk an mich. Also er war so beeindruckt von der Person, von der äußeren Schönheit, auch von der Weisheit und von dem, wie diese Galadriel ist, dass er staunend noch stundenlang, tagelang ist und sich dann entschließt, ich werde nie wieder etwas schön nennen, es sei denn ihr Geschenk an mich. Und sie hat ihm wohl ein Haar von sich geschenkt. Und das trägt er dann die ganze Geschichte Herr der Ringe hindurch mit sich herum. Ich glaube, Momente, wo Menschen Gott begegnen, sind so ähnlich, dass sie, das ist genau das, was Jesaja hier erlebt hat. Menschen, die Gott übernatürlich begegnen, die erleben tatsächlich echte Schönheit. Und die werden fasziniert sein. Aber zweitens, Begegnungen mit Gott sind auch erschreckend. Übernatürliche Begegnungen mit Gott sind nicht so, dass Menschen, die das haben, diesen Moment, dann quasi zu Gott hinrennen und sagen, hey, cool, Gott, schön, dich endlich mal zu sehen, yeah, komm, schlag ein und hey, ich habe schon eine ganze Liste von, sondern meistens passiert eigentlich eher das, was hier in Vers 5 passiert. Es ist auch erschreckend, Vers 5. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne in einem Volk unreiner Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaot gesehen mit meinen Augen. Also die Reaktion war, ach du Schande, Gott ist so schön, und Jesaja hat in dem Moment gemerkt, und ich bin es nicht. Und eigentlich gehöre ich hier gar nicht her. Denn ich bin nicht nur ein Mensch, sondern ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin ein Mensch, der von dem, wie heilig und gerecht er ist, gar nicht in die Gegenwart dieses gerechten Gottes passt. Und das hat damit zu tun, dass wir Menschen eben nicht so heilig und gerecht und so sind wie Gott. Wer Gott übernatürlich begegnet, da führt es auch zu einer Selbsterkenntnis, die sagt, wow, wie kann ich vor diesem Gott überhaupt bestehen? Denn es gibt ja ein Problem zwischen ihm und mir. Und es führt dazu, dass hier bei Jesaja zumindest, er sogar um sein Leben ringt. Also er ruft aus, wehe mir, ich vergehe. So nach dem Motto, Hilfe, ich sterbe. Ach du Schande, was ist denn los? Gott begegnen ist im ersten Moment vielleicht toll, im zweiten Moment aber auch, oh Mann, das ist eigentlich ein Problem jetzt. Also es ist auch erschreckend, wer Gott übernatürlich begegnet, der ermerkt eigentlich auch, wer man selbst ist. Und man merkt, dass das nicht so direkt passt mit Gottes Gegenwart und dass es da ein großes Problem gibt. Also faszinierend erstens, zweitens erschreckend, aber drittens auch vergebend. Das, was dann hier passiert in Vers 6 und 7, ist, dass einer dieser Engel kommt und etwas symbolisch macht. Also er geht da zu einem Altar und nimmt so eine Kohle und berührt die Lippen von dem Jesaja. Und das symbolisiert, dass ihm vergeben wird. Also er hatte ja vorher davon gesprochen, dass er unreine Lippen hat. Und hier wird dann auf einmal etwas mit seinen Lippen gemacht, was ihn verändert. Was vielleicht im ersten Moment wehtut, also ich stelle mir das ziemlich unangenehm vor, wenn jemand so, ich weiß nicht, ob ihr in den letzten Wochen irgendwann gegrillt habt, mal so in so eine Kohle genommen würde und meine Lippen berühren würde. Das würde nicht nur ein komisches Geräusch machen, so irgendwie, sondern das wäre auch ziemlich schmerzhaft. Aber es muss ein Moment gewesen sein, der vielleicht so ähnlich auch war, aber der dazu geführt hat, dass Jesaja verstanden hat, hier passiert etwas mit mir, was mit Vergebung zu tun hat, was diese Verbindung zwischen diesem Gott und mir auf einmal möglich macht. Mir wird vergeben. Dieser Engel kommt zu mir und spricht mir Vergebung zu. Das heißt, dass ich in der Nähe Gottes sein kann. Ich muss ehrlich zugeben, dass die Momente, in denen ich diese übernatürlichen Begegnungen mit Gott habe oder hatte, das passiert bei mir jetzt nicht am laufenden Band. Das habe ich in meinem Leben ein paar Mal erlebt, wo ich so Momente hatte, wo ich fast so wie Jesaja so einen Moment hatte, wo ich Gott begegnet bin. Das waren eigentlich immer Momente, wo dieser Teil ganz stark war, wo Gottes Vergebung mir gegen, Gottes Gnade mir gegenüber ganz symbolisch sichtbar oder spürbar wurde, wo ich hinterher gemerkt habe, Gott ist wunderschön und ich habe eigentlich ein Riesenproblem damit, weil ich das nicht bin. Aber er vergibt mir, er ist mir gnädig, er will mich so, wie ich bin, haben. Und das funktioniert eigentlich nur darüber, worüber hier bei Nordstern immer wieder versuchen zu sprechen, weil es für uns der Kern des christlichen Glaubens ist. Es funktioniert darüber, dass Gott selber uns vergeben hat. Und das hat so funktioniert, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, eines Tages auf diese Welt gekommen ist und nicht nur seine Lippen hat mit einer feurigen Kohle berühren lassen und hat die Schmerzen so ein bisschen gespürt, sondern er hat sich ans Kreuz schlagen lassen, um unsere Sünden zu vergeben, damit wir einen freien Zugang zu Gott haben. Damit wir, wenn wir vor Gott stehen, nicht so wie Jesaja darum ringen müssen, ob wir überhaupt vor Gott bestehen können, sondern damit wir zu Gott kommen können und sagen können, dein Sohn hat längst für uns all diese Schmerzen, die eigentlich verdient wären, auf sich genommen und jetzt können wir frei zu dir kommen. Es ist ziemlich beeindruckend, dass der Evangelist Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 12 schreibt, dass der, den Jesaja dort damals sah, niemand anders ist als dieser Jesus Christus selbst. der, bevor er Mensch wurde, so auf dem Thron Gottes saß. Das heißt, dass dieser Gott, den Jesaja sah, 850 Jahre später Mensch wurde, um an einem Kreuz zu sterben, damit wir freien Zugang zu Gott haben. Also, es ist faszinierend, Gott zu begegnen, auch erschreckend und vergebend. Und das sind so drei Dinge, die Menschen immer wieder erleben, wenn sie so direkte Momente mit Gott haben. Das ist immer irgendwie so ein gemischtes Gefühl aus wow, oh nein und ja, mir ist vergeben. Das ist immer irgendwie da. Immer wenn Menschen diese Momente haben, wo sie Gott irgendwie sehen. Aber es kommt noch etwas hinzu, nämlich viertens beauftragend in Vers 8 bis 10. Wir können jetzt nicht so im Detail genau darauf eingehen, was hier steht, aber dann steht hier, ich hörte Gottes Stimme, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und dann sagt Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und dann gibt Gott ihm einen Auftrag. Begegnungen mit Gott haben ganz oft dieses, dass Gott uns dann auch beauftragt. Also, dass er etwas sagt zu uns. Dass es nicht einfach nur schön ist oder also faszinierend oder erschreckend oder begnadigend, sondern auch beauftragend. Oft will Gott, dass wir etwas tun oder dass Gott für uns eine Berufung ausspricht oder so. Und das sind Momente, die Gott bis heute benutzt, um Menschen ganz speziell, individuell zu beauftragen für bestimmte Dinge. Ich war vor kurzem auf einer kleinen Konferenz in Amerika und habe dort einen Missionar kennengelernt, oder einen Mann kennengelernt, der in Afghanistan arbeitet als Entwicklungshilfer und dort auch seinen Glauben mit hinnimmt und dort halt in Afghanistan, in diesem Land, wo ganz viele Menschen einen anderen Glauben haben als wir hier, als wir Christen, und hat dort seinen Glauben aktiv gelebt, genauso wie wir hier. Also ist auch mit Menschen, die anders glauben, zusammengekommen, hat ihnen von Jesus erzählt. Und er hat erzählt, dass sie immer wieder dort zum Beispiel erleben, dass Menschen zu ihnen kommen und sagen, ich muss mit dir reden, weil mir ist Gott erschienen und hat mir gesagt, ich soll zu dir kommen und du hast ein Buch, aus diesem Buch sollst du mir vorlesen. Es gibt Geschichten dort, wo Menschen, die noch nie irgendwie von Gott, Bibel oder so etwas gehört haben, Träume haben und in diesen Träumen ihnen Jesus erscheint und Jesus sagt, geh in dieses Dorf und klopf dann an diese grüne Tür, die dort ist und frag den Mann, der dort wohnt, nach dem Buch, was er hat. Und in diesem Buch steht die Antwort für dein Leben. Und dann machen sich diese Leute auf den Weg und klopfen bei ihm an der Tür, der Entwicklungshelfer ist, und fragen, du hast irgendein Buch, da steht was über Gott drin, da musst du mir was von sagen. Solche und ähnliche Geschichten gibt es überall auf der Welt, auch hier bei uns. Das sind solche übernatürlichen Momente. Das sind nicht Momente, wo Menschen in der Natur Gott erlebt haben oder die Bibel gelesen haben, das sind übernatürliche Momente. Es gibt Momente wie bei Jesaja, wo Menschen einfach Visionen haben und Gott sehen. Es gibt Menschen, die haben Träume. Und in diesen Träumen erscheinen ihnen Engel oder Gott sagt ihnen irgendetwas. Es gibt Menschen, die haben Erscheinungen. Also das heißt, sie begegnen vielleicht sogar einem solchen Engel, wie er hier beschrieben wird, der in irgendeiner Form vor ihnen steht und ihnen ganz übernatürlich etwas sagt. Es gibt Menschen, die erleben Heilungen und Wunder. Das sind Dinge, die Gott tut. Und ich glaube, dass dieses Beispiel von Jesaja hier genau ein sehr gutes Beispiel ist für eine solcher Erlebnisse, die auch anders aussehen können. Aber ich glaube, dass alle diese übernatürlichen Momente mit Gott immer diese Dinge gemeinsam haben. Sie sind immer irgendwie faszinierend. Sie sind immer so, dass man staunt. Also wenn man solche Geschichten hört, dann denkt man so, also entweder ist es totaler Quatsch oder es ist total cool. Sie sind irgendwie auch erschreckend, weil sie uns irgendwie zeigen, wir sind eben nicht wie Gott. Sie sind vergebend, sie haben immer was Gnädiges und sie sind meistens auch immer beauftragend. Sie enthalten immer so ein, geh dorthin, tu das. In meinem Leben hat das auch damit zu tun gehabt, dass Gott gesagt hat, geh dort. Also wir hatten den Eindruck, dass Gott uns beruft, Gemeinde zu gründen. Und das war ein beauftragender Moment. Das war jetzt nicht so wie bei Jesaja, der eine Moment, aber in diesem ganzen Prozess hat Gott die ein oder andere übernatürliche Situation auch uns geschenkt, wo wir gemerkt haben, ja, Gott redet wirklich zu uns und beauftragt uns. Wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jemand, der das vielleicht noch nie so erlebt hat. Wir wollen diese Reihe auch möglichst praktisch halten. Ich habe halt nie so einen Moment gehabt wie bei Jesaja. Und für mich fühlt sich dieses, ne, das so zu erleben, auch so ein bisschen an wie so eine Toilettentür, zu der ich keinen Schlüssel habe. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Kann man sich da irgendwo anmelden? Gibt es da eine Liste, wo man sich eintragen kann oder so? Was kann man machen? Ich habe gleich zwei Leute, die ich genau diese Frage ein bisschen fragen möchte, die das kennen in ihrem Leben, die diesen Zugang erleben. Die werde ich gleich hier interviewen. Von mir aus, schon mal vorneweg, würde ich sagen, natürlich, man kann das nicht machen. Aber es gibt eine Sache, die man machen kann. Man kann dafür beten. Man kann Gott sagen, ich weiß noch nicht mal, vielleicht sagst du selber, ich weiß noch nicht mal, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt, dann würde es mir helfen, wenn du dich mir irgendwie offenbaren würdest, wenn ich das irgendwie mal merken würde. Dann sag dieses Gebet, sprich dieses Gebet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir irgendwie. Ich sehne mich danach. Das Zweite, was man machen kann, ist, man kann Leute fragen, Menschen fragen, die das erleben. Und sie fragen, was sind denn, wie machst du das? Oder wie gehst du daran? Wie erlebst du das? Was für ein paar Tipps könntest du mir geben, damit ich das vielleicht auch erlebe? Und das Dritte, was ich sagen will, ist, man muss sich dafür Zeit nehmen. Man muss sich Zeit nehmen. Also bei Jesaja war es so, dass Gott sich einfach Jesaja gepackt hat und es ist passiert. Aber ich glaube, wenn wir das erleben wollen, dass Gott so direkt zu uns spricht, dann müssen wir uns Zeit für Gott nehmen. Dann müssen wir uns Momente nehmen, wo wir ihn zu uns sprechen lassen. Einer dieser Möglichkeiten ist zum Beispiel, die wir immer wieder auf unseren stille Tagen auch machen, ist, dass wir hörendes Gebet machen. Das heißt, dass wir uns Zeit nehmen, wo wir wirklich Gebetszeit haben, wo wir einfach mal still sind und nicht reden, sondern ruhig sind und warten, bis er redet. Und es ist ziemlich interessant, was da manchmal so passiert. Es passiert nicht immer was Besonderes, aber wir haben schon Momente gehabt, wo wir wirklich den Eindruck hatten, Gott redet zu uns, und das waren besonders gute und schöne Momente. Das heißt, wenn du dich danach sehnst, Gott so zu erleben, dann kannst du das machen. Zum Beispiel dich danach aussehen, dir Zeit dafür nehmen und Menschen fragen, die das erleben. Und ich wünsche mir, dass wir bei Nordstern eine Kirche sind, wo Menschen das erleben. Wo Menschen sagen, wenn ich bei Nordstern bin oder wenn ich mit Menschen hier zusammen bin, dann ist das anregend für meinen Intellekt, dann ist das auch eine tolle Gemeinschaft. Aber ich erlebe hier auch Gott. Es fühlt sich ein bisschen so an wie bei Jesaja. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns jemals tatsächlich in diesem Leben so einen Moment wie Jesaja haben wird. Das ist schon was sehr Besonderes. Es gab es auch in der Bibel nicht besonders oft, so wie er das abgekriegt hat. Aber vielleicht schon. Aber wahrscheinlich wird es irgendwie ein bisschen anders aussehen. Aber ich wünsche uns allen, dass wir hier eine Kirche sind und dass wir Menschen sind, die solche Begegnungen haben und die das erleben, dass Gott tatsächlich real ist und dass Gott uns begegnet. Ich möchte diese Sehnsucht danach einfach ausdrücken in einem Gebet. Danach hören wir ein Lied von euch. Und nehmt diese Zeit des Liedes, um einfach drüber nachzudenken, vielleicht selber so ein Gebet zu sprechen. Und danach werde ich die Möglichkeit haben, zwei Leuten, die in diesem Bereich so einige Erfahrung haben, ein paar Fragen zu stellen. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Erlebnis von Jesaja, das uns irgendwie zeigt, dass du ein Gott bist, der nicht weit weg ist, der mit keinem Menschen was zu tun haben will, sondern im Gegenteil. Der immer wieder Menschen so diese Momente geschenkt hat und bis heute schenkt, wo sie dich erleben. Ganz direkt, übernatürlich, spirituell. Und ich danke dir, dass zu diesem Erlebnis immer irgendwie gehört, dass man fasziniert ist, dass man auch irgendwie erschreckt ist über sich selbst, dass man trotzdem Gnade findet bei dir und dass du einen beauftragst. Ich bitte dich, dass du uns solche Momente schenkst. Heute hier im Gottesdienst. oder in den nächsten Tagen. Dass wir Menschen sind, die wissen und verstehen und spüren und merken, dass es dich gibt und dass das tatsächlich etwas ist, was wir heute noch erleben können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns danach auszustrecken und dass du solche Momente schenkst. In Jesu Namen. Amen.